Abschnitt 10 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Der Freund. Man denke sich in den Tiefen der Untersee einen zähen, klugen Taschenkrebs, welcher nistet auf dem Höhlenhaus eines im Dunkel sich vollsaugenden, schleimigen Quallentieres, etwa eines pflanzenhaften Riesenpolypen. So hat man ein ungefähres Bild für die merkwürdige Symbiose von Triebverbrechen und Intelligenzdrohnentum, von Lebensirrsinn und Geistschmarotzerei, welche vom Oktober 1919 ab den blonden, zarten, mädchenhaften Hans Grans, den dennoch zäheren und wehrfähigeren, mit dem um 24 Jahre älteren, weibisch rohen, schwammigen und wüsten Hamann untrennbar verband. Grans ist ein hübscher, lebensgieriger, eigenbezüglicher Junge aus einem kinderreichen Elternhaus, wo Frau Sorge wohl oft saß anstelle der Seele. Die Eltern haben in der dunkelsten Altstadt einen kleinen Papier- und Buchbinderladen mit einer Leihbücherei alter Schmöker, aus denen der ehrgeizige, liebenswürdige Schlingel sich Fernweh anlas nach großem Leben und vornehmer Welt. Er besucht bis Quinta die Oberrealschule, wird dann auf die Bürgerschule gesteckt und als er sie durchlaufen hat, 1915 konfirmiert. Als Handlungslehrling in einer Metallwarenfabrik, Söhlmann, unterschlägt er Portokassenbeträge und geht mit gefälschten Quittungen zu Kunden der Firma, um Beträge einzukassieren, die er vernascht und verraucht. Dann arbeitet das hoffnungsvolle Früchtchen in der Industrie rund um Hannover, zuletzt in der Bergmann Elektrizitätsgesellschaft in Berlin. 1918 wird er Aushelfer bei der Post, scheidet aber bald wieder aus, um beim Minenwerfersturm-Detachement Heuschkel einzutreten. Am 1. Oktober 1919 wird er auch hier wegen Unpünktlichkeit im Dienst entlassen. Er fällt nun wieder dem Vater zur Last, dem er vorspiegelt, dass er bei der Reichswehr eintreten wolle. In Wahrheit treibt er sich mit Weibern herum, und als der Vater nachprüft, ob der Junge sich denn überhaupt bei der Reichswehr gemeldet habe, läuft er eines Tages von zu Hause fort, nächtigt in den Spelunken der Altstadt und erwirbt seinen Unterhalt durch Handeln mit alten Kleidungsstücken auf dem Bahnhof. Damit war er in das Bereich des Hamann getreten. Einer der anderen jungen Spitzbuben auf dem Bahnhof macht ihn auf das schwule Paket aufmerksam. »Du Hans, der hat neulich einem hübschen Jungen 20 Mark gegeben.« Und der junge Grans, durchaus nur in der Absicht, Geld zu verdienen, macht sich auf der Straße an den weit älteren Mann heran. Der nimmt ihn mit in seine Wohnung, Nikolaistraße 46, bei Kissero. »Ich hatte zuerst einen Tick auf Hans, aber als ich ihn nackt sah, mochte ich ihn nicht. Er ist so behaart wie ein Affe. Wirklich, Sie können mir es glauben, wie ein Affe sah Hans aus. Aber später hat er sich alles abrasiert.« Der Junge bleibt nun bei Hamann wohnen, und es entwickelt sich das merkwürdigste Verhältnis. Er war wie mein Kind. Ich habe ihn gehalten wie meinen Sohn. Ich habe ihn aus dem Sumpfe geholt und wollte nicht, dass er wieder unter die Räder komme. 4 Jahre lang blieben die beiden befreundet. Offenbar bestritt Hamann den Lebensunterhalt des hübschen Jungen. Zeitweise gab er dem Grans englische Zigaretten zu verkaufen, wenn der dafür mehr erhielt, als ihm von Hamann in Rechnung gestellt wurde, so durfte er den Mehrerlös für sich behalten. Das Verhältnis war wohl geschlechtlich, aber nicht nur geschlechtlich. Denn alles, was an idealen Regungen in Hamanns völlig roher Tierseele überhaupt aufkommen konnte, das sammelte sich um den jungen Grans Und wenn man behauptet hat, dass es lediglich das Bewusstsein der Mitwisserschaft an schlimmen Taten und die Angst vor Verrat war, was Hamann in späteren Jahren völlig unter die Hörigkeit seines kindlich rücksichtslosen Quälers und geliebten Tyrannen brachte, so muss man doch andererseits auch bedenken, dass Hamann jederzeit den jungen Schnösel hätte beseitigen können, wie er andere Mitwisser seiner Morde möglicherweise beseitigt hat. Wie denn in der Tat die beiden oft einander gegenseitig mit Polizei drohten, ja mit gezückten Messern, mörderschreiend sich gegenüberstanden, aber zuletzt doch immer wieder zusammenkrochen. Gericht und Geschworene haben sich das Verhältnis recht einfach zurechtgelegt. Granz wusste um den ersten Mord an Friedel Rothe. Um einen Mitwisser stumm zu machen, darum nahm Hamann den Granz bei sich auf und wurde sein Pflegevater. Wir werden sehen, dass ein ungemein verwickeltes Gefühlsverhältnis diese zwei Entgleisten am Außenrande der menschlichen Gesellschaft so aneinander band, dass sie weder ganz miteinander noch auch ohne einander zu leben vermochten. Zu der Zeit, wo Hamann den jungen Freund bei sich aufnahm, sollte er gerade die am 23. April 1919 erkannte Gefängnisstrafe von 9 Monaten antreten. Um ihr nun zu entgehen, wechselte er schnell die Wohnung, ohne sich polizeilich abzumelden. Er wohnte Dezember und Januar bei einer Witwe Birnstiel in der Füsilierstraße. Granz zog in die nahe benachbarte Bronsartstraße. Es kam aber auch mit der Birnstiel zu Zänkereien, und als Hamann sie misshandelte, zeigte die alte Frau ihn an, worauf er festgenommen und gleich zur Vollstreckung der 9 Monate Gefängnis zurückgehalten wurde. Bis 3. Dezember 1920 blieb er nun im Gefängnis. Während dieser Zeit, vom März bis Dezember 1920, war der junge Granz wieder sich selbst überlassen. Er trieb sich herum, wurde mehrfach wegen Diebstahls, auch einmal wegen widernatürlicher Unzucht angezeigt, aber die Verfahren mussten wegen nicht ausreichenden Beweises eingestellt werden. Am 27. November wurde er endlich festgenommen, weil er ein unterschlagenes Fahrrad auf dem Hehlermarkt am Hohen Ufer zu verkaufen suchte. Schon am 1. Dezember wurde er, da kein Fluchtverdacht bestand, wieder entlassen. Und 2 Tage später kam Hamann aus Numerosicher zurück und sie feierten ein frohes Wiedersehen in ihrer Stammkneipe beim dicken Fritz. Allerdings wurde Granz schließlich doch am 5. März 1921 wegen Hehlerei zu 3 Wochen Gefängnis verurteilt, erhielt aber bedingte Strafaussetzung auf 3 Jahre. So folgte nun wieder eine Zeit unausgesetzten Zusammenlebens, von Dezember 1920 bis Ende August 1921. Sie traten auf als 2 gut gekleidete, äußerlich anständige Herren. Zunächst nahmen sie Wohnung im christlichen Hospiz und späterhin mieteten sie sich ein in einem kleinen bürgerlichen Gasthof Fürst zur Lippe in der Osterstraße, lebten dort recht gut und scheinbar solide und führten angeblich ein Wäschegeschäft. Es wirkte fast ergreifend, als der Besitzer dieses Gasthofes, ein Herr Wiedemann, und seine Tochter, eine Frau Koch, vor Gericht erschienen und bekundeten, dass sie 2 so noblen und liebenswürdigen Herren unmöglich etwas Schlechtes zutrauen konnten. Abends, wenn die beiden von ihren Geschäftsgängen in den Gasthof zurückkehrten, brachten sie dem 3-jährigen Töchterchen der Frau Koch ein Spielzeug oder Süßigkeiten mit, und selbst als beim Wegzug der beiden alle Wäsche des Gasthauses mit verschwand, kam keiner auf den Gedanken, dass just Herr Hamann und sein junger Angestellter die Täter sein könnten. In Wirklichkeit aber bestand ihr Geschäft damals darin, dass Hamann in den vornehmen Stadtteilen Wäschestücke erbettelte, indem er den Leuten vorspielte, er sei vertriebener Oberschlesier, sei ein notleidender Kriegsinvalide, sammle für die Herberge zur Heimat, müsse für seinen 76-jährigen Vater sorgen und ähnliches mehr. Er fragte bescheiden, ob er nicht alte Wäschestücke oder Kleider billig kaufen könne. Meistens erhielt er dann allerlei zum Geschenk, was Granz ihm abnahm und bei den Trödlern in der Burgstraße verkaufte. Sie erzielten durch den Verschleiß der so erbettelten Sachen einen Tagesverdienst von 30 bis 60 Mark. Zwischendurch gaben sie mal eine Gastrolle in Hamburg oder in Berlin. Granz verbrachte das Geld mit Weibern und im Kartenspiel. Bei solcher Streiferei wurden sie schließlich am 10. Januar 1921 festgenommen. Doch gelang es Granz, sich freizulügen, während Hamann zu 3 Wochen Haft wegen Bettelns verurteilt wurde. Da in den Zeitungen vor den beiden Schwindlern gewarnt wurde, so begannen sie nunmehr, ihren Wäschehandel anders aufzuziehen. Hamann musste auf die Höfe gehen und die zum Trocknen aufgehängte Wäsche stehlen. Granz entfernte die eingestickten Namenszeichen und verkaufte sodann die Wäsche. Bei der Ausführung eines solchen Diebstahles wurden sie am 31. August 1921 abermals abgefasst und wieder gelang es dem jungen Fuchs, sich herauszuwinden, während der alte Wolf verurteilt wurde zu 6 Monaten Gefängnis, die er vom November 1921 bis März 1922 in der Gefangenenarbeitsstelle Jägerheide im Mückenburger Moor bei Celle absaß. Zuvor aber hatten sie die Wohnung gewechselt. Sie zogen in das Mordhaus Neue Straße 4, mitten ins Gespensterviertel. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Klaus Missfeld.